Die Sportler der TV Eckar, die an den Ringen-Asienmeisterschaften der Junioren 2016 teilgenommen hatten, kehrten am 14. Juli mit einem Zug heim. Bei den Meisterschaften, die vom 7. bis zum 10. Juli in Taipei, China stattfanden, errangen die Ringerin Won Myung-kyung in der Frauengewichtklasse 40 kg und der Ringer Kim Myung-soo in der Männergewichtklasse 42 kg Freistil jeweils eine Goldmedaille. Fang Un-hee gewann in der Frauengewichtklasse 43 kg eine Silbermedaille, Han Hyun-song in der Männergewichtklasse 46 kg Freistil und Cho Sun-chol in der Männergewichtklasse 42 kg klassischem Stil jeweils eine Bronzemedaille.